Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Buch Jesaja, Kapitel 9, Vers 5. Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt. Auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Gott segne dieses Wort. Was in einem Namen ist. In diesem Bibeltext hier, Bibelvers aus dem Alten Testament, vom Propheten Jesaja, lernen wir mehr, was in einem Namen ist. Und hier speziell eben in der Ankündigung des Messias, nämlich unser Herr Jesus Christus. Und wir sehen hier, dass eben auf Christus Schultern hier die Ankündigung ist, dass Jesus Christus nicht nur kommt, sondern was er auch tut und bewirkt, ja, durch sein Kommen. Und dass seinen Schultern die Herrschaft ruht, ja, er ist eben Herr über alle Dinge, ja, von jetzt bis in alle Ewigkeit. Und er ist unser wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friedensfürst. Und all diese Attribute, diese göttlichen Attribute, sind eben auch im Heiligen Geist oder auch in und durch den Heiligen Geist gegeben, die dritte Person der Dreifaltigkeit, die unser Herr Jesus Christus uns, den uns Jesus Christus geschickt hat. Ja? Als nach seiner Auferstehung, nach seinem Christus Tod und Auferstehung, nach seiner Himmelfahrt, hat er uns den Heiligen Geist geschickt. Und all diese Attribute sind eben nicht nur Namen, sondern sind eben das, wer Jesus Christus ist. Und in und durch den Heiligen Geist können wir in unserer persönlichen Beziehung mit Jesus Christus all diese Attribute auch wahrnehmen. Ja? Und darauf kommt es an. Und wenn es jetzt hier heißt im Jesaja-Buch Friedensfürst, dann ist es wichtig zu verstehen, da lade ich euch ein, geht nochmal rein ins Matthäus-Evangelium im Neuen Testament, Matthäus, Kapitel 10, Vers 34 bis 36. Und lest mal selber durch, was da steht. Ich lese mal nur den Vers 34 jetzt hier aus der Lutherbibel 1984. Ich lese mal, ja. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Gott segne dieses Wort. Und das ist jetzt kein Widerspruch hier zum Alten Testament, sondern eben eine Einladung zu verstehen, dass unser Jesus Christus kommt, dass es nicht nur darum geht, Frieden, dass Jesus Christus Frieden und Liebe und alles, dass alles wunderbar ist hier auf der Welt. Nein, es geht hier eben um die Entzweiung, ja, also dass Jesus eben auch absolut heilig ist, als Gott im Fleische, ja, und als Menschensohn und Gottes Mensch geworden, und eben, dass wir gut daran tun, uns das doch mal zu Augen zu führen und zu Herzen zu nehmen. Also lest das mal selber durch, und wichtig ist eben zu verstehen, dass es nicht darum geht, ob das nun Liebe ist oder Frieden oder ob da ein Widerspruch ist, sondern zu verstehen, dass wenn wir zu Jesus Christus kommen, dass sich andere Menschen ja auch von uns abwenden, ja. Und auch in unserer eigenen Familie, dass das auch sein kann. Es muss nicht so sein, aber es kann sein. Und diese Entzweiung, dieses, was wir im Matthäus-Evangelium lesen, ist eben die Wahrheit, die Jesus Christus uns zeigt, dass manche Menschen leider sich von Christus abwenden und andere sich Christus zuwenden. Und wir, die wir Christus folgen und Jesus Christus zugewandt sind, brauchen diese Wahrheit. Und das hilft uns dann in unserem tagtäglichen Dasein und auch in unserer persönlichen Beziehung mit anderen Menschen, um zu verstehen, dass eben dass es eine Realität ist. Und die Einladung ist, dass wir zu Jesus Christus kommen und dass er uns hilft, gerade in solchen Situationen, Denn das ist schwierig, ja. Also in seinem Namen, in Christus Namen sind nicht nur wunderbare Dinge, ja, die sind auch da. Und Gottes Liebe ist auch da, ja. Und all diese Attribute, die der Heilige Geist hat und uns ins Herz spricht, sind auch da. Aber eben wichtig ist zu verstehen, dass die wir zu Jesus Christus kommen, dass sich eben, ja, leider es ist so, dass sich Menschen auch abwenden von uns, egal wer das nun sein mag. Und das ist wichtig zu verstehen, dass das nicht wir persönlich sind, sondern dass es letztendlich gegen Christus geht. Wir, die wir Christus folgen. Und das ist der Grund, warum sich manchmal ja auch Menschen von uns abwenden. Ja? Und darauf kommt es an. Und lieber Jesus, wir danken dir hier, dass du uns eben zeigst, was in deinem Namen ist. So vieles Gutes, aber auch Ermahnung und Ermutigung, ja, dass sich Menschen auch abwenden für uns, die wir Christus folgen. Und dass du uns hilfst, das zu verstehen, dass das nicht gegen uns persönlich ist, sondern dass das letztendlich gegen dich geht. Dass du, wie du in unseren Herzen bist, dass sich dann eben auch Menschen abwenden. Also mach uns Mut in diesen Zeiten und Situationen. Helf uns, diese Emotionen und all das zu überwinden, was nun auch nun sein mag. Und wir danken dir, dass du bei uns bleibst, von jetzt bis in alle Ewigkeit. Und wir beten dies für alle Menschen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.